Hörst du mich? Ich höre dich. Ja. Ich höre dich. Hallo, Peter. Hast Moin. Du gerade angerufen? Ja, Rufst ich du habe. Mich gerade an? Ich habe dich angerufen. Eine Viertelstunde Ach so. Zu spät. Tut mir leid. Ah, okay. Aber es passiert. Ja, Mensch. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir beruhigen uns alle wieder. Das Schaumbad. Das Schaumbad. Das Schaumbad. Das Schaumbad. Miau. Das Schaumbad. Miau. Katzenwäsche. Miau. Hallo, Peter. Hallo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Tag, wie ist es? Och ja, so wie immer. Ja, alles wie immer. Alles wie Bei immer. Bei mir auch, ich trinke wieder Bier aus Weingläsern. Ja, cool. Ich trinke heute aus einer Flasche auch wieder. Ach du verrückter Vogel. Oder Vogel, ja. Ja. Verrückter Vogel, ja. Ich trinke auf jeden Fall Bier aus Weingläsern, es ist gut geheizt und ich gucke blaue Linien an, die sich meinen Computerbildschirm entlang hangeln. In 4K übrigens. Wow. Und die zeigen, wie so eine Folge Schaumbad Katzenwäsche aufgenommen wird, richtig? Genau, genau. Wenn ich spreche, kommen blaue Wellchen und wenn du sprichst, kommt eine Flatline. Bisschen traurig. Verrückt, verrückt aber auch. Wie zwei Menschen zufällig am Freitagabend genau das gleiche tun. Ja, verrückt, verrückt. In 4K wollte ich dazu sagen, weil das ist witzig, ich habe jetzt einen 4K-Monitor und aber dieses Freeware-Programm, mit dem wir aufnehmen, das unterstützt es überhaupt nicht. Und es sieht aus wie irgendwie auf so einem DOS-Computer von 1994. Diese blauen Wellen. Es ist sehr unterhaltsam. Ich kann gar nicht weggucken. Das ist doch schön. Dann hast du visuell Unterhaltung. Ich glaube, die Menschen, die uns gerade hören, haben auch visuell Besseres zu tun, als auf blaue Linien zu schauen. Und damit sind wir alle zufrieden. Das ist doch genau, gut. Ich finde es fast besser, auf diese blauen Linien zu gucken, als in dein Gesicht. Ja, ich überlege noch ein bisschen, weil ich habe ja schon in allen Katzenwäsche-Folgen jetzt schon gesagt, dass mir dein spitzbübiges Gesicht fehlt. Ja, ich glaube, ich bleibe dabei. Ich glaube, ich bleibe dabei. Es war auch nicht ernst gemeint. Ich liebe es, in dein Gesicht zu gucken. Du, ich freue mich, wenn wir Folge 50 aufnehmen und unsere Gesichter sehen können. Genug von uns, oder? Genug von uns. Ja, jetzt reden wir mal über gute dich Laune. Und mich. Nee, wir machen uns heute gute Laune. Jetzt, wo irgendwelche Nazis von der AfD Nazis in den Bundestag einladen, um gegen Gesetz zu wettern mit Nazi-Begriffen, habe ich gedacht, brauchen wir heute mal gute Laune. Und wir haben beide sehr gute Laune-Themen. Ich habe schöne Momente mitgebracht, worüber wir reden können. Und du Blumenkohl. Und ich Blumenkohl, ja. Mich interessiert, was hast du dir bei Blumenkohl gedacht? Damit fangen wir an. Erst die Vitamine, dann die schönen Momente. Die Sache war, wir haben heute Nachmittag besprochen, über was wollen wir denn heute Abend reden. Und dann dachten wir, über irgendwas Schönes. Und dann wollte ich eingeben, Blumen in meinen WhatsApp. Und dann wurde mir aber vorgeschlagen, Blumenkohl. Ach so, du wolltest, weil du Blumen schön findest. Ja, was Schönes in Blumen. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist mit schön. Aber erste Assoziation. Und gut. Deshalb habe ich Blumenkohl fand ich dann noch besser. Und deshalb würde ich gern über Blumenkohl sprechen. Ja, kurze Frage tatsächlich. Du hast mir ja ein Bild aus dem Supermarkt. Dein Einkauf waren ein paar Flaschen Bier und Blumenkohl drin. Hast du das für mich gestellt oder hast du dir jetzt wirklich drei Flaschen Bier und einen Blumenkohl gekauft? Wenn du genau hingeguckt hättest auf diesem Bild, hättest du noch eine Zwiebel gesehen. Die hatte ich nämlich auch. Nee, ich habe tatsächlich einen ganzen Blumenkohl-Intus. Ach, hast du dir den auch schön so wie Oma den noch gemacht hat, schön noch mit Butter drüber, weißt du, so schön kochen und dann noch Butter drüber fließen lassen und nochmal so gucken. Nee, viel besser, viel besser. Ich habe mir einen dicken, fetten Block Gruyère gekauft. Oh, der Gruyère. Und den da drüber geballert. Also du hast ihn mit Käse überbacken? Ja, mit Käse überbacken. War sehr, sehr gut. Und ein Zwiebelchen dazu, ein bisschen Sahne, ein bisschen Gemüsefond. Gruyère ist ein Schweizer Gruyère Käse, gell? Ja, oder ist er Schweiz? Ich glaube Schweiz, ja. Wahrscheinlich Franco-Schweiz. Wir kennen uns aus, die Schweiz hat verschiedene Sprachen. Die frankophone Schweiz, so wie Kanada ein bisschen. Genau, die frankophone Schweiz ist das Kanada der Schweiz. Das Quebec der Schweiz. Das Quebec? Das Quebec, oui. Ja. So wie die Stadt in Kanada, Quebec. Quebec, ja. Quebec City. Ja, cool, dann hast du Blumenkohl. Ist auch. Habe ich mir komplett reingezogen. Es ist wirklich ein tolles Gemüse. Hätte ich auch nie gemacht, wenn nicht mein WhatsApp mir zufällig vorgeschlagen hätte, Blumenkohl statt Blumen. Vielleicht wäre das auch tatsächlich mal so eine Sache, dass man so mal einkauft, damit man nochmal andere Sachen isst auch. Mhm, ja, ja. Also ich glaube, in meinem Erwachsenenleben habe ich das erste Mal einen Blumenkohl zubereitet, selber. Du, ich kaufe den schon gerne mal tatsächlich. Ja? Ja, aber dann eher so als, wenn man Süppchen macht. Mhm. So schön den Blumenkohl mitkochen und dann schön ziehen lassen. Selbst eine Brühe ansetzen, was man halt so macht in dieser Tage, gell? Ja, selbst Brühe ansetzen ist halt immer so ein Ding. Das dauert eine Woche, bis die mal ordentlich schmeckt. Deshalb noch ein kleiner Geheimtrick, kauft diese Brühe in den Gläsern. Also nicht dieses Pulver oder die Würfel. Wenn ihr für irgendwas unbedingt Brühe kauft, dann kauft, da gibt es dieses Zeug auch in Gläsern. Gibt es mit allen möglichen Tieren, aber auch mit Gemüse. Ja, habe ich auch schon gesehen, habe ich auch schon mal gekauft. Fand ich auch ganz, ganz schön intensiv. Ja, ist auf jeden Fall besser. Und da ist nicht so viel, Hefeextrakt drin, wie in diesen Würfeln oder dem Pulver. Da ist ja eigentlich nur Hefeextrakt drin. Du, ich tendiere heute zum Salz. Kölsch und ich weiß gar nicht warum. Du trinkst Kölsch? Nee, ich tendiere heute zum so einen leichten Kölsch-Einschlag in der Stimme zu haben. Ach so, ich dachte, das kommt davon, wenn man Kölsch trinkt. Ach so, nee, Bitburger trinke ich. Dann müsste ich Eifeler Platt reden. Aber das wäre noch viel schlimmer. Das wäre wirklich noch viel schlimmer, ja. Weil dann würde ich dich nicht mehr verstehen wahrscheinlich. Könnte passieren. Aber pass auf, das Gute ist nämlich, du hast es ja, wenn ich den Kölschen Einschlag in der Zunge habe. Nee, nicht ich, die Hörerinnen und Hörer hassen. Die können das auch hassen. Das Coole ist ja, von denen sehe ich nie ein Gesicht und heute sehe ich nochmals von dir dieses angestrengte Gesicht. Deswegen bleibe ich heute die ganze Folge dabei. Okay. Liebe Freunde, das war's für heute. Mit mir zumindest. Schön macht der Dude, wir sehen uns oft im Zug. Nee, komm, wir machen jetzt noch 22 halb Minuten ungefähr. Wir sehen uns auf dem Karnevalsumzug 2023, direkt hinterm Dom. Da geht ja gar nicht lang, aber ist ja doch vor und um fährt er, glaube ich, lange. Ich weiß es nicht. Das ist auch ein schöner Übergang. Ich fand, Brokkoli war ein schönes Thema. Und jetzt können wir eigentlich zu schönen Momenten kommen. Das ist so vorgeschlagen. Entschuldigung, das ist so respektlos, dass du jetzt Brokkoli sagst. Du machst dich echt nur lustig über mich, oder? Ja, Brokkoli ist der Blumenkohl des kleinen Mannes, sozusagen. Kanada des Blumenkohls. Nee, Brokkoli ist eigentlich so wie, das ist einfach zugänglicher. Das ist so wie der Eisbergsalat unter den Salaten. Ist ja, das Brokkoli stimmt. Brokkoli der Eisbergsalat unter den Kohlgemüsen. Das ist richtig. Cool, haben wir das so zusammengefasst. Aber ich finde es schön, dass du dir so einen ganzen Kopf Blumenkohl reingezogen hast. Ja, und einen ganzen Block Gruyère dazu. Bin echt ein bisschen neidisch, aber das Rezept gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, ich simse es dir nachher mal oder ich faxe es dir nachher mal rüber. Blumenkohl kochen mit Lac Gruyère überbacken. Naja, ist schon noch ein bisschen komplexer mit so ein Süßchen ansetzen und so ein Zwiebelchen anbraten und so ein bisschen Knoblauchchen. Das ist nicht so einfach. Ja, klingt auch gut. Und das ist tatsächlich, ich nehme nochmal die Kurve zu den schönen Momenten. Du hast ja heute einen schönen Moment geschaffen, oder? Ja, und genau, was noch schöner war, das muss ich noch erzählen, weil das ist auch noch kurvenmäßig ganz gut. Das Kochen selber war ein ziemliches Blutbad. Ich habe mich zweimal geschnitten. Oh Gott. War aber nicht schlimm, weil also eine Stelle hat geblutet von den Schnitten. An der Stelle habe ich mich aber direkt dann auch verbrannt noch. An der Stelle, wo ich mich geschnitten hatte. Und dann hat es aufgehört zu bluten. Ah, das ist wie in so Filmen. Genial. Weißt du, wenn die eine Schusswunde oder eine Stichwunde haben, Schießpulver rein und abfackeln. Ja, genau. Du hast das extra gemacht, gell? Extra nein, nicht, nee. Ich habe es nicht extra gemacht. Es ist zufällig passiert, weil heute der Tag der schönen Momente ist. Ja, aber auch ein Küchentipp für alle. Wenn ihr eine Schnittwunde habt, schnell mal den Finger noch auf die Herdplatte nachlegen. Das ganz ist ein Lifehack. Genau. Lifehack bei Peter. Ja, oder so Bügeleisen draufdrücken oder so. Ja, oder einfach einen Löffel in den Backofen legen bei 250 Grad für 48 Stunden und den dann auf die Wunde legen, wenn sie schon verheilt ist. Ja, ja, dann habt ihr wieder Sachen gelernt. Ja, cool. So, Und was hattest du für, hattest du heute, also wir reden allgemein über schöne Momente, hattest du heute einen? Nee, ich hatte heute noch, also was heißt schöne Momente, ich hatte heute einen sehr gleichförmigen Tag, aber ich war spazieren, mir hat die Sonne ins Gesicht geschienen, vielleicht habe ich deswegen daran gedacht, heute mal über was Schönes zu reden, aber ich hatte tatsächlich so an so Momente gedacht, die auch schon immer so ein kleines Highlight im Alltag sind oder ein großes Highlight im Alltag. Aber mir ist da zum Beispiel eingefallen, wenn du früher Kind warst und du warst vor deinen Eltern wach und hast so eine Stunde lang Kinderfernsehen gebinged, noch im Schlafanzug, für dich allein, hast dir vielleicht richtig gemütlich gemacht und dann dieses Kinderprogramm ganz in Ruhe gucken. Das ja, sind so Samstag, kleine, schöne Momente. Ja, hervorragend. Samstags, was weiß ich, um 6 Uhr, wenn Kinder so aufstehen. Genau, man ist halt wahnsinnig früh wach. Bei mir war immer der lila Launebär die erste Adresse. Mm. Ja, cool einfach. Das waren Zeiten. Ich finde es gerade lustig, weil du sagst, eine Stunde lang Kinderfernsehen gebinged. Früher war eine Stunde einfach bingen. Eine Stunde Fernsehen war lang und krass. Ja, jetzt wird man nach einer Stunde bin ich nicht mehr warm, wenn ich irgendwas binge. Ja, das ist wie bei allem, man will immer mehr. Ja. Fernsehgucken ist wie die FDP, du willst immer mehr. Ja. Egal wie viel Fernsehen die anderen gucken. Also jetzt im Laufe der Zeit, obwohl als Jugendlicher habe ich wesentlich mehr. Das ist auch so ein schöner Moment. Anstatt Hausaufgaben zu machen, auch die Zeit nutzen, die man alleine ist, um damals bei mir vorzüglich komische Gerichtsshows oder Talkshows im Fernsehen zu sehen, bis endlich die Sitcoms kommen. Aber einfach mal knallhart den ganzen Nachmittag im Winter Fernsehen durchschauen. Ohne schlechtes Gewissen. Ja, damals hatte man kein schlechtes Gewissen, wenn man den ganzen Tag irgendwas Dummes gemacht hat. Genau. Was Stumpfes. Heute hat man irgendwie ein viel schlechteres Gewissen. Liegt das an unserem Alter oder an der Zeit, in der wir leben? Ich glaube, beides zeitgleich, wobei du dir auch heute diese Momente schaffen kannst wieder. Also du kannst ja auch mal sagen, heute am Sonntag und gerade zu diesen Zeiten sind wir da, glaube ich, ein bisschen satt, aber wir werden da auch wieder richtig Bock drauf haben. Einfach so dieses, ach, heute habe ich echt nichts zu tun. Ich gucke jetzt mal echt von einer Serie 6-7 Folgen auf Netflix. Sonst mache ich heute nichts. Das ist doch gut eigentlich. Das ist wie krank sein. Ja, krank aber sein man ist ja auch der Großartige, wenn du nicht so schlimm krank bist, aber dich trotzdem nicht bewegen darfst. So. Genau, aber früher hat man das einfach gemacht und heute ist es so viel Bewusstsein dabei, während man das macht. Also entweder positives Bewusstsein und denkt, ah geil, heute mache ich nichts, heute gucke ich 7 Stunden Alf oder Dr. House oder auf blaue Balken, das mache ich die ganze Zeit. Ich werde hier langsam verrückt, Entschuldigung. Dreh dich doch mal einfach um oder mach doch mal deinen Monitor aus oder so. Du immer mit diesen blauen Balken. Ja, Katzenfolgen, das ist eine gute Idee. Ich mache den Monitor. Katzenfolgen klingen ich habe den Monitor ausgemacht. Also, genau, also was ich sagen wollte. Gesagt, ich muss nochmal dazwischen gehen, ist blaue Balken in all unseren Folgen. Du sagst die ganze Zeit ständig blaue Balken. Ich höre nochmal in die Folgen rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in der ersten Folge eigentlich jedes zweite Wort blauer Balken war. Jedes zweite Wort war blauer und jedes erste Wort war Balken. Genau, das ist mir dann auch jetzt aufgefallen. Genau, was ich sagen wollte, es ist viel bewusster. Entweder man freut sich drüber, geil, heute mache ich nichts und baller mir 7 Stunden Alf rein oder man denkt die ganze Zeit, oh scheiße, was habe ich heute getan? Oder danach dann. Früher war es halt einfach so. Kommst von der Schule heim, guckst den ganzen Tag den Scheiß, irgendwann gehst du pennen, dann gehst du wieder in die Schule. Ja, vielleicht brauchen wir die Einstellung heute auch nochmal ein bisschen mehr. Ja, ich muss Handeln nicht so hinterfragen, solange nicht andere Leute irgendwie negativ beeinflusst, ist da doch alles vollkommen okay. Genau. Ja. Und dieses Satthaben von Isolieren, also ich fahre jetzt ungefähr 2 Monate ziemliche Sozialeinschränkung. Ich habe mich dran gewöhnt. Es ist irgendwie normal. Es fuckt mich nicht mehr ab. Wahrscheinlich. Das ist schön. Es ist irgendwie wie mit irgendwas Rauchen aufhören, mit Fleischessen aufhören, Trinken aufhören, Kaffee aufhören, was weiß ich. Am Anfang schlimm, ganz, ganz schlimm. Oh Gott, oh Gott. Irgendwann kommst du in so eine Konsolidierungsphase. Ja. Und der bin ich jetzt, glaube ich, gerade. Aber irgendwann kommt wahrscheinlich auch wieder so eine Phase, wo man es nicht mehr aushält und unbedingt wieder eine Zigarette will oder einen Kaffee oder Menschen. Menschen, genau. Menschen sehen. Ja. Ja. Aber gerade, also jetzt seit ein paar Tagen irgendwie, also jetzt diese Woche, habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Ach, das ist doch ganz so verkehrt. Ja, dann können ja. wir jetzt aufhören. Ja, ich bin geheilt. Halt, du hast mich angerufen, was ist denn los? Ich habe dich angerufen, weil ich Flatrate habe und du nicht. Ja, das stimmt. Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, ob ich Flatrate habe. Sehe ich Das können dann wir dann ja mal sehen, wenn wir 28 Folgen gemacht haben. Ja, was kostet so eine Minute telefonieren? Nicht viel, oder? Der nächste schöne Moment, der mir einfällt, ist tatsächlich auch so das erste Bier im Urlaub. Weißt du, wenn du angekommen bist, du hast alles ausgepackt, setzt dich auf den Balkon, auf die Terrasse oder sonst wohin, wo es schön ist, vielleicht direkt am Meer, und machst dann erstes Bier auf, so um den Urlaub zu begrüßen. Oh ja. Das ist auch ein schöner Moment. Und da machst du dir nämlich auch keine Gedanken, was du alles tun solltest, weil Urlaub tatsächlich die Auszeit ist. Und vielleicht sind wir da, das ist die Kindheit der Erwachsenen. Dann darf man auch sagen, heute bin ich raus. So, heute habe ich nichts gemacht. Geht nur im Urlaub. Ja, vor allem der erste Tag vom Urlaub ist der beste. Und ich habe dieses System entschlüsselt, wovon du redest. Das erste Bier im Urlaub. Kinderfernsehen, wenn die Eltern noch schlafen und so weiter. Oder Fernsehen, solange man will. Es ist immer, das Erste ist immer das Schöne, ist entweder, genau, Moment, von vorne. Also, schöne Momente, es sind immer die ersten Sachen von Genussmitteln oder die letzte Sache von Scheißsachen. Also, der erste Kaffee am Tag ist geil, das erste Bier im Urlaub ist geil, die erste Zigarette nach einem 12-Stunden-Flug ist geil und so weiter und so fort. Ja, also immer die ersten, ja. Genau, und andersrum, von allen Scheißsachen, ist immer das Letzte, also die Erlösung danach. Also stell dir vor, die letzte Abi-Prüfung, die letzte Klausur im Semester, der letzte Arbeitstag vom Urlaub. Oder auch bei kleineren Dingen wie Wäsche aufhängen oder Wäsche abhängen, finde ich noch schlimmer. Wenn du das letzte Teil vom Wäscheständer genommen hast und zusammengelegt hast. Stimmt, Erlösung. Ja. Deswegen wasche ich immer nur Einzelteile. Das ist ökologisch total Schwachsinn, aber ich wasche immer nur eine Sache, damit ich immer nur eine Sache aufhängen muss. So jedes Mal dieses geile Gefühl hast. Damit ich immer dieses geile Gefühl habe. Ja, so deshalb so fliege ich auch jeden Tag irgendwo hin, morgens um 8, dass ich abends um 8 da bin und rauche deine Zigarette. Auf Turkey kommst du dann immer irgendwo an. Genau, ja. Genau. Ja, finde ich gut. Also deswegen erwische ich dich ja auch immer wieder in einer anderen Stadt. Ja, wo bist du denn gerade? In Manchester. Manchester. Genau, ich bin heute, ich bin 8-mal hin und her geflogen, dass ich diese 12 Stunden voll kriege. Ah, aber du warst so diszipliniert, dann immer im Flughafen zu bleiben. Ja, ich bin nicht rausgegangen zum Rauchen. Finde ich super. Finde ich eigentlich auch ein gutes Modell. Ja. Also wie viel man von dir lernen kann, ist einfach Wahnsinn. Ja, ich bin so ein ekelhafter, rationaler Logiker. Ja. Und ich entschlüssel das schöne Momente einfach. Fuck, geschnitten, ach, verbrenne ich mich doch gleich noch. Ach, hat aufgehört zu bluten. Jetzt habe ich nur Verbrennungsschmerz, obwohl ich eigentlich zwei Schmerzen haben müsste. Und ich sau nicht alles voll mit Blut. Ja. Ja. Optimizer ohne Ende. Was echt scheiße ist bei einem weißen Blumenkohl, wenn du blutest. Kleiner Side-Fact. Ach, stimmt, ja. Sieht nicht so schön aus. Nee. Ja, da sieht man auch deine Unerfahrenheit mit diesem Gemüse. Ja, oder mit Messern. Oder tatsächlich, diese blutende Stelle war die Käsereibe. Ah, ja, die ist gefährlich. Ah, Käsereiben, furchtbares Zeug. Ah, ja. Ich krieg Panik, wenn ich eine Käsereibe sehe. Ja, ich fange an zu bluten, wenn ich eine Käsereibe sehe. Ja, aus Wahnsinn, gell? Aus meinen Geschlechtsorganen. Oh Gott. Ja. Aus Angst auch. Also, ja, daher kommt das. Sogar der kleine Peter hat Angst vor der Reibe. Nenn ihn nicht kleiner Peter. Okay, dann der, aber er ist ja... Er heißt auch einfach Peter. Der heißt einfach auch Peter. Okay, ja. Sogar Peter hat Angst vor der Reibe. Genau. Wir haben zufällig den gleichen Namen, mein Penis und ich. Ja, das ist halt einfach auch, weil so Reiben für Karotten zum Beispiel gemacht sind. Ja. Ja. Hast du noch einen schönen Moment? Und ich entschlüssel dir dann ekelhaft? Nee, irgendwie dachte ich ja, du erzählst mir auch einen. Ich wollte eigentlich nur schön über schöne Momente reden, aber weil du so ein rationaler Typ bist. Ich habe lauter schöne Momente. Also ich habe nämlich noch ein Muster gefunden bei schönen Momenten. Ich möchte kein Muster hören. Du sagst jetzt mir mal einen schönen Moment und ich erkenne dieses Muster. Nee, ich bitte, dass du jetzt noch einen und dann gebe ich dir auch welche. Okay, also gar nicht so auch, was man jetzt sonst so macht und was man gerade so vermisst, auf ein Konzert gehen oder eins geben oder andere Leute treffen oder so, sondern auch dieses Gefühl, du bist Jugendlicher und musst es sonst immer mit Mutti-Klamotten kaufen, aber du fährst zum ersten Mal mit dem Zug in die Großstadt und hast Geld dabei, um dir eigene coole Klamotten, was du dann denkst, coole Klamotten sind, zu kaufen. Also der erste eigenständige Ausflug mit ein, zwei Freunden in eine Großstadt als Jugendlicher, selbstbestimmt, okay, zum Klamotten kaufen. Okay, fand ich großartig damals. Kann ich nachvollziehen, also für verschiedene Menschen. Da bin ich leider raus, weil ich hasse es einfach, Kleidung zu kaufen, schon immer. Als Kind schon, als Privatperson schon, als Erwachsener oder wie nennt man das? Also selber entschieden, selbstbestimmt. Fand ich auch schon scheiße. Ist nichts für dich, ja. Nee, ja, ja. Nee, Kleidung kaufen ist einfach nichts für mich. Ja, deswegen trägst du ja auch immer diese komischen Säckengewänder, diese grauen, die du wahrscheinlich irgendwo mal gefunden hast im 20er-Sack irgendwie. Ich habe zwei Hosen von der Marke und Sorte, die ich kenne, und 8 schwarze T-Shirts. Ja, und dann diese Sektengewänder für oben drüber, diese grauen Gewänder. Das ist privat. Du verkaufst ja auch irgendwie Heilmittel aus deinem Spülabfluss, so als Getränk. Musst du das jetzt hier verraten im Fernsehen? Ja, ich möchte vor deiner Sekte einfach warnen. Ja, zu Recht. Ja, wie hieß die nochmal? Fiat Peter oder Peter Lux oder wie hieß deine Sekte nochmal? Hä? Fiat? Diese eine Sekte, die du da hast. Fiat Peter oder? Fiat Panda. Es gab in den 90ern eine Sekte, ich weiß gar nicht, ob die heute noch gibt. Fiat Lux, da hat, glaube ich, immer die Hauptguru-Tante hat immer alles. Die hat immer Comics gemalt. Genau, über Strichmännchen. Ah, okay. Nein, die hat tatsächlich in der Badewanne immer so ein komisches Zeug angerührt und hat das immer als Heiltrank an die Säckenmitglieder vergeben. Badewanne. Da haben sie mal Analysen gemacht und da waren sehr, sehr viele Fäkalkeime drin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das könnten wir eigentlich auch, also Schaumbad und bla, unser Badewasser verkaufen. Wenn wir jetzt wirklich so Robbie Williams-mäßig berühmt wären, könnten wir da ordentlich Kohle mitmachen. Ja, werden wir noch. Die Zahlen steigen und steigen von unseren Leuten, die reinzwitschen. Deswegen bin ich mir sicher, irgendwann müssen wir wirklich baden, damit wir immer nach jeder Folge so eine kleine Fläche mit dem Badewasser der Folge, die auch dann so beschriftet ist, Folge 274. Die Zahlen steigen und steigen, das ist richtig, ja. Die Zahlen steigen und steigen, wie der Pegel des Rheins bei Hochwasser. Oder das Badewasser, wenn wir uns reinsetzen, weil wir ein bisschen dick geworden sind. Sind wir gar nicht. Willst du den Moment auch noch zerpflücken, bevor ich dich zwinge, wenigstens einen schönen Moment? Ja, habe ich doch gerade, aber der passt leider nicht in mein Muster. Weil ich habe noch mehr Muster entdeckt, dann kann ich dir nämlich auch noch ein paar schöne Momente nennen. Ich gebe dir jetzt mal ein bisschen Raum, erstmal einen schönen Moment und dann höre ich mir auch noch gerne zwei Muster an. Nee, mit dem Muster werde ich dir schöne Momente geben. Du kannst das auch verknüpfen. Genau, nämlich schöne Momente haben viel mit schönen Geräuschen zu tun. Zum Beispiel eine Zigarette anmachen, dieses Knistern. Ich weiß nicht, das kennst du ja nicht. Oder das Plop beim Bier aufmachen. Ja? Das ist ein schöner Moment, sich so ein Bier aufzumachen und wenn es schön ploppt. Gutes Geräusch. Wärst du auch befriedigt nur mit dem Geräusch? Nee, das gehört alles zusammen, okay. Aber das natürlich, oder so ein klickendes Zippo, wenn man sich eine Zigarette anmacht. Weißt du, was ich meine? Klick, klick, ja. Ja. Gibt ja auch Leute, die können da richtig Tricks mit, gell? Ja, komplette Freaks. Das ist wie mit einem Butterfly Tricks zu können. Genau, das so Ich wüsste mal gern, was aus den Leuten geworden ist, die in der Jugend gut mit einem Butterfly umgehen. Ja, das würde mich also auch mal interessieren. Die Leute, die früher mit so einem Butterfly rumgespielt haben, die habe ich auch tatsächlich 15 Jahre später auf jeden Fall aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, was die Leute heute machen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die irgendwie im öffentlichen Dienst arbeiten oder so. Kann sich jemand vielleicht auch mal melden, der noch jemanden kennt, der immer so früher mit so einem Butterfly-Messer so cool rumgespielt hat? Ob noch jemand eine Person kennt von damals und die jetzt irgendwo arbeitet, was ein seriöser Job ist. Die sitzen alle im Gefängnis oder haben Tattoos. Eins von beiden. Ich würde sogar eine Und-Verknüpfung draus machen. Im Gefängnis und haben Tattoos? Ja. Okay. Fakt. Genau, und damit habe ich dir doch jetzt mal einen schönen Moment noch mit diesen Geräuschen, das gehört auch zusammen. Wenn du in einem Online-Schießspiel jemand über wirklich lange Distanz in den Kopf schießt, dieses Geräusch, das dann moderne Schießspiele dir geben, dieses auditive Feedback, es ist wirklich erhaben, das Gefühl. Da ich da ja gar nicht bewandert bin und auch so sehe wie Horst Seehofer, dass du irgendwann echt rechtsextrem dadurch wirst. Ja, ja, klar. Jeder, der das spielt, ist rechtsextrem. Aber da ich nicht bewandert bin, wie ist dieses Geräusch? Ist das so ein Flatsch oder ist das so ein Fit? Ja, genau, das ist das Zweite, was du gerade gemacht hast. Und richtig schön, wenn du gute Kopfhörer auf hast, es geht voll in den Kopf rein, in deinen eigenen Kopf. Spürst du, wie die Kugel in dem Kopf, in dem virtuellen Kopf deines Gegners landet. In den Blumenkohl deines Gegners. In den Blumenkohl, ja. Cool. Ja. Hast du noch ein Momentchen? Komm hier, im Endspurt. Wir wollen den nicht zu lang machen. Nee. Wie? Nee, hab keine. Wie? Ich hab alle aufgezählt. Kippe anmachen, Headshot beim Ballerspiel. Bier auffloppen. Plopp beim Bier aufmachen. Die erste Kippe, der erste Kaffee, das erste Bier. Die letzte Klausur, der letzte Arbeitstag, das letzte Stück Wäsche. Du bist... Hallo, ich habe dir 6 Sachen gegeben gerade. Ja, stimmt. Also bei dir ist tatsächlich ein Muster erkennbar, first or last und sehr genussmittelbedingt. Genau. Ja. Und sonst sind schöne Momente, also natürlich gibt es noch andere schöne Momente, die sind dann immer sehr persönlich. Und dann auch häufig romantischer oder erotischer Natur. Ja, ich wollte eher darüber, auch die naiven, da wollen wir nicht drüber reden. Genau, ich habe einen, darüber, ich hab einen vor sehr allem intimen ist, Moment, einen sehr intimen Moment, den ich noch gerne erzählen würde. Oh ja, bitte, her damit. Das ist bei jeder Folge, die wir face-to-face, also im gleichen Raum aufnehmen, in deine spitzbügigen Augen zu schauen und zu denken, ha, jetzt geht eine neue Folge vom Schaumbad los. Das ist eigentlich der intimste Moment in meinem Leben. Ja, und das ist tatsächlich romantisch und erotisch. Ja. Ja. Das ist das, was man wirklich geil nennt, einfach nur. Das ist einfach nur geil. Richtig geil. So richtig geil. Doppelt geil. Geil, geil, geil. Oder geil, wie der Niederländer sagt. Ach so, ja gut, die haben ja auch viele Rechtspopulisten. Geil. Ja. Ja. Das heißt horny. Ja, das, weil die kein G können, gell? Ja, die Trottel. Ja, ich habe nämlich ein paar Folgen auch noch eine schöne Kindheitserinnerung. Früher habe ich immer holländisches, niederländisches Glücksrad geguckt. Und da gab es nämlich kein G. Nur die armen Leute, ja. Ja, der Showmaster da hieß auch tatsächlich Jorge. Nee, runter. Ja. Gabriel. Runter Gabriel, ja. Schöner Name. Runter Gabriel. Jorge Runter Gabriel. Runter Gabriel. Ja, aber die können ja auch nichts dafür. Ich werde einen Teufel tun, unsere niederländischen Nachbarn irgendwie zu beleidigen. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden. Cool. Sollen wir wieder lecken? Nee, ich will noch kurz. Hattest du einen älteren Lady Crush als Kind oder Jugendlicher? Also direkt fällt mir keiner ein. Okay, bei mir war es Nicole Kidman. Okay. Und die Mutter von Gianna Luisa, eine Mitschülerin in der Grundschule von mir. Oh, schon in der Grundschule ein Lady. Ja, ist mir eingefallen, als ich über Nicole Kidman nachgedacht habe, dass ich war die plötzlich vom Typ her gleich? Nee, die Mutter irgendwie, das war so ein Elternabend oder Tag, wo die Eltern dabei waren. Und irgendwie fand ich die, ich musste die ganze Zeit beeindrucken, hatte ich das Gefühl, die Mutter. Wahrscheinlich war die so Anfang 20 damals. Vielleicht können wir da heutzutage was anbandeln. Ja. Vielleicht ist sie ja mittlerweile geschieden oder so. Ja, die ist höchstens 20 Jahre älter. Also. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wenn vielleicht deine ehemalige Mitschülerin oder ihre Mutter jetzt unseren Podcast hören, gern einfach mal bei Peter melden. Also ja. Die Mutter. Ah, wüsste ja. Ich ihren Nachnamen noch, hätte ich sie schon längst gestalkt. Also bitte einfach mal melden. Dafür sind wir auch da, auch einfach nur, um unser Liebesleben hochzuhalten. Genau. In diesem Podcast. Genau. Und Mutter von Gianna Luisa. Die ja. Macht bestimmt heute auch Instagram. Melde dich mal einfach beim Peter. Ja, das wäre sehr nett. Weil ja. Wie alt wirst du sein? So Anfang 50 vielleicht, Mitte 50. Ach, das ist vollkommen okay. Ja, genau ja. Mein Alter. So wie Nicole Kidman halt. Genau. Ja. Ich finde auch, auch Altersdiskriminierung gibt es bei uns nicht. Nope. Und ich fände es schön, wenn wir heute eine große Liebesgeschichte losgetreten haben. Das ist doch genau. Schön auch. Das war auch ein schöner Moment, um Tschüss zu sagen. Wir wollen jetzt nur noch von einer Person hören, die sich bei uns meldet. Und zwar vor allen Dingen bei Peter meldet. Nicole Kidman. Ich stelle beide durch, wenn sie sich bei mir melden, weil sie uns verwechselt haben. Ja, ja. Alles warum klar. Auch immer. Ja. Ich würde sagen, heute, dass wir uns nochmal lecken, Witz. Darauf verzichten wir heute, oder? Ja, da sind wir genug geleckt. Ja, genau. Sondern wir sagen jetzt einfach so ganz, ganz unangenehm Tschüss, tatsächlich. Wie sagt man den unangenehm Menschen Tschüss? Daraus, ja, so, hä, ciao, mach's okay. Gut, bleib gesund, wir ciao. Haben dich wirklich richtig gern. Tschüss.